Anscheinend etwas vernünftiger suchen die sogenannten Religionsgeschichtler und daran anknüpfend die Formgeschichtler den vermeintlichen Vorgang zu erklären. Nach ihrer Meinung hat das legendenschwangere Milieu, die wundersüchtige Atmosphäre jener Tage geschichtserzeugend gewirkt. Man übertrug unwillkürlich und zwangsläufig bzw. gewohnheitsmäßig kursierende Wundergeschichten auf Jesus. Der Vorgang, dass schon vorhandene Wundergeschichten wie auch andere Anekdoten auf einen Helden, einen Heiland oder auch einen Gott übertragen werden, ist in der Literatur- und Religionsgeschichte oft zu beobachten, so belehrt uns Bultmann, und führt als Beispiel nur Ovid Metam, Römisch 6, 313 und folgende an, wo das Motiv von der Verwandlung der Bauern in Frösche auf Latona übertragen ist. Die Naivität dieses ganz und gar unpassenden Vergleiches mit den Realitäten der Jesus-Tradition ist erstaunlich. Bultmann glaubt ferner, in den Anekdotenerzählungen von jüdischen Rabbinern für seine Übertragungstheorie einen Beleg und für die urchristlichen Gemeinden einen Anstoß zu ähnlichen Jesus-Dichtungen gefunden zu haben. Bultmann und die anderen Forscher übersehen hierbei den riesengroßen Unterschied zwischen irgendwelchen Göttern, Helden und Rabbinern einerseits und der geschichtlichen Jesusgestalt andererseits. Wieder wirkt sich die schon mehrfach hervorgehobene Verwechslung der geschichtlichen Jesus-Tradition mit gewöhnlicher Volksdichtung verhängnisvoll aus. Wenn gewisse Sekten auf ihren Fantasiegott Märchenmotive übertrugen oder wenn die Pharisäer von verstorbenen Rabbinern allerlei belehrende Anekdoten erdichteten, so regte sich kein Mensch über dergleichen alltägliche Dinge auf. Ein beliebiger im Grabe modernder Rabbi sollte ja auch nicht etwa zum Heiland der Welt erklärt werden. Was aber bei Jesus der Fall war, vorausgesetzt wie immer, dass Jesus überhaupt gelebt hat. Mit dem ungeheuerlichen Anspruch, der gekreuzigte und auferstandene Jesus von Nazareth sei von Jahwe zum Erretter der Menschheit bestimmt, traten doch angeblich die Urapostel vor die feindlich eingestellte Menge hin. Und sie beschworen hoch und heilig, dass alles, was sie von diesem Menschen Jesus erzählten, auf Tatsachen beruhe, geschichtliche Wahrheit sei. Des wir alle Zeugen, so lautete ihre Beteuerung. Und auch die Gegner waren ja Zeugen all dieser Jesus-Taten, die Wunder eingeschlossen gewesen, da sich die Dinge nicht im Winkel abgespielt hatten. Aus den Quellen selbst geht also gegen Mauernbrecher hervor, dass die Jünger den Unterschied zwischen echter Erinnerung und Legende sehr wohl empfunden haben mussten. Nötigenfalls hätten im wirklichen Leben die Gegner schon dafür gesorgt, dass dieser Unterschied gespürt worden wäre. Gegen die Religionsgeschichtler wäre noch zu sagen, gerade weil in Religionsdingen sonst so viel erdichtet wurde, deshalb mussten sich die Anhänger Jesu, die nur mit echter Jesusgeschichte überhaupt wirksam werben konnten, ängstlich vor dem leisesten Versuch hüten, auch ihrem erhöhten Heiland allbekannte, überall kursierende Märchen anzudichten. Die Jünger traten eben nicht mit einer Fantasiereligion, sondern mit einer geschichtlichen Religion vor das Volk hin. Es bleibt noch übrig, einige spezielle Ergebnisse der Formgeschichtler zu begutachten, soweit sie sich auf das Problem der Zersetzung der echten Jesus-Tradition durch Legendendichtung erstrecken. Die erfolgte Glorifizierung Jesu vermittels erdichteter oder übertragener Legendenmasse wird nun auch dadurch um keinen Deut begreiflicher, dass man in der Jesus-Überlieferung zwei Gruppen bzw. Typen von Geschichten unterscheidet. Diese Gruppen sollen angeblich eine Entwicklung, eine Schichtenbildung der Überlieferung verraten. Die Erzählungen der älteren Schicht sind nach M. Dibelius im Allgemeinen kürzer, schmuckloser, strenger. Sie malen nichts aus, sie sagen nichts, was nicht notwendig ist. Die jüngere Schicht soll man daran erkennen, dass die Erzählungen dieser Gruppe Jesu Taten auf derb volkstümliche Art mit allem möglichen Beiwerk schildern. Von Bultmann erfahren wir noch hinsichtlich des von ihm Apophthegmata genannten Erzählungskomplexes, zu der auch die Wunderberichte gehören, da sichtlich bestimmte Ortsangaben, wie übrigens auch Namens- und sonstige genauere Situationsangaben, dem Stil des Apophthegmas nicht entsprechen, legt sich von vornherein das Urteil nahe, dass alle diese Angaben sekundär zugewachsen sind. Bultmann und Dibelius glauben also, etwas Merkwürdiges an der neutestamentlichen Tradition entdeckt zu haben. Die Jesus-Tradition soll nämlich zuerst eine knappe, magere, dann aber eine fette Wachstumsperiode durchgemacht haben. Dieser Ansicht ist auch E. Pereis. Die kurze, prägnante, dialogische Gestaltung der Wunder wird am Anfang stehen. Von den lebendigen Zügen der ausführlicher gestalteten Wundererzählungen kommt ein guter Teil auf den Einfluss der hellenistischen Welt und kann nicht als ursprünglich angesehen werden. Weil schon der angeblich zuerst schreibende Evangelist Markus in den 60er Jahren recht ausmalte, derb volkstümliche Erzählungen zweiter Schicht vorgefunden hat, so müsste wohl die Zeitspanne der ersten knappen Traditionsform bis in die 40er, 50er Jahre gereicht haben. Bis in diese Jahre also herrschte angeblich bei allen Erzählern der echten Jesusgeschichten unbewusst oder verabredungsgemäß die Mode, nur ganz knapp, schmucklos und streng sachlich zu berichten. So ungeheuer sachlich erzählte man, dass es direkt verpönt war, Angaben von Namen und Örtlichkeiten zu machen. Nur keine Namen in den echten Jesus-Erzählungen nennen. So beschworen die Apostel und sonstigen Erzähler einander, denn wir sind ja jetzt noch in der knappen Periode. Jedermann sah das auch ein, und darum sind alle Berichte dieser ersten Schicht knapp, schmucklos und streng sachlich.